Einheit 1. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie die Wörter und lesen Sie mit. Achten Sie auf die Betonung. Computer. Nummer. Ananas. Omsk. Bank. Kino. Perm. Telefon. Adresse. Fax.